Mitternacht schlug wohl die Stund. Fackeln warfen schaurig Lichter in den unbewohnten Seelen. Finster lag gemauert Schlund. Hoffnung zeigten die Gesichter, sich ins Sagenland zu stehlen und fortan nie mehr zu quälen. Mondesschein erklomm den Rand zum Born, der die Erlösung sei. Einer nahm des anderen Hand. Ein Raunen stieg. Bald sind wir frei. So sprangen sie, der Sage trauend, von dem Portal zur neuen Welt. Ein letztes Mal das Mondlicht schauend, danach in modrig Gruft.